1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute wieder eine freie Themennacht. Gestern war Thema, heute ist es wieder ganz offen alles hier bei uns. Ihr könnt euch melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heißt Maggie und Maggie ist 58. Guten Morgen, Maggie. Guten Morgen, Domian. Über was reden wir? Wir reden über das gestrige Thema. Ah, ich weiß. Schwarze Magie. Ja, natürlich. Das schwarze Magie. Ja, ja. Du warst meine letzte Anruferin gestern. Ja, genau. Und da haben wir in der Nachbesprechung uns überlegt, dass wir dich nochmal anrufen, weil wir nicht so viel Zeit hatten und du interessante Sachen zu erzählen hattest. Du hast gestern ja schon darüber gesprochen, dass du früher schwarze Magie praktiziert hast. Ja, das war aber so. Da gestern wenig Zeit war, habe ich das also wirklich auf das Krasseste eigentlich reduziert. Und zwar, ich bin da eigentlich reingeraten und das war mir eigentlich gar nicht bewusst. Ich war damals 14 und habe einfach Wut gehabt und habe mir so verschiedene Sachen gewünscht und irgendwann war mir klar, was du dir wünschst, das geht in Erfüllung. Und das ist ja schon sehr gruselig. Das heißt, ja, das war ein langer Werdegang bis heute. Und du hast gestern einen interessanten Satz gesagt, du hast das eine ganze Weile praktiziert, hast Leuten Böses gewünscht und das ist dann auch eingetreten. Nicht unbedingt der Tod, aber schon Leid und Krankheit, ne? So kann man das sagen. Ja, Leid schon, stimmt. Und hast du gesagt, das hat allmählich auf dich selbst zurückgeschlagen und du hast eine Entwicklung durchgemacht und du machst es deshalb nicht mehr und betreibst nur noch weiße Magie. Gekommen ist das, weil ich mir das dann schon angeguckt habe, wie die Menschen dann reagieren, nachdem ich ihnen das gewünscht habe. Dann entwickelte sich bei mir so eine Empathie. Also ich habe in diesem Augenblick genau das gefühlt und empfunden, was diese Menschen empfinden. Was du denen gewünscht hast. Ja, genau, das habe ich dann empfunden. Das heißt, im Prinzip hast du das selbst mitleiden müssen, was du denen Schlechtes gewünscht hast. Ja. Interessant. Und das ist auch bis heute so geblieben. Seit wann betreibst du das nicht mehr? Aber die Empathie ist geblieben. Ja. Ich kann fühlen, was andere empfinden. Also, du hast gestern gesagt, du hast es jetzt rumgedreht. Du betreibst weiße Magie. Genau. Seit wann betreibst du weiße Magie? Seit wann ich weiße Magie betreibe? Das ist, das Jahr kann ich nicht mehr genau sagen. Aber verstärkt hat sich das, seitdem mein Mann gestorben ist. Der ist 2003 gestorben. Ah ja. Was konkret heißt das jetzt genau, weiße Magie? Ja, wollte ich gerade sagen. Und zwar auf dem Friedhof, auf dem er beerdigt ist. Wir haben also Seancen gemacht. Tischchenrücken, keine Gläser, wir haben Tischchen genommen. Und bei einer dieser Seancen hat mein Mann mir gesagt, ich weiß, dass eben viele an Geister nicht glauben. Ich schon. Also der verstorbene Mann hat dir über diese Seance, hat er mir gesagt, dass bei ihm in der Nähe am Grab eine alte Eiche steht. Ich soll da Äste von abmachen, ich soll Kreuze machen, soll Wasser von einem Priester, von einem katholischen, weil er ist katholisch gewesen. Ich bin frei evangelisch und ich soll dieses Wasser weihen lassen und ich soll diese Kreuze weihen und dann soll ich dem Menschen, dem ich was Gutes wünsche und was ich ihm wünsche, damit soll ich das Kreuz besprechen. So, das habe ich dann auch gemacht. Und es spielt übrigens auch keine Rolle, ob ich diesen Menschen kenne oder nicht. Wichtig ist, dass ich zu diesem Menschen eine innere Beziehung aufbaue. Das hört sich vielleicht ein bisschen suspekt an. Ich kann das aber. Wem hast du denn zuerst dann etwas Gutes gewünscht? Zuerst was Gutes. Oh, das ist schon so lange her. Oder überhaupt, an wen erinnerst du dich? Ich kann mich gut an meine Cousine erinnern. Die ist an Gebärmutterhalskrebs erkrankt und die wollten ihr alles rausschneiden und die Gebärmutter rausnehmen. Und dann habe ich ihr gesagt, dass sie erstmal ins Krankenhaus gehen soll und sie soll sich einfach nur mal die Zellen überprüfen lassen. Dann haben sie ihr so einen Kegel aus dem Gebärmutterhals genommen und es war Krebs. Ich habe ihr das Kreuz geschickt, sie ist dann wieder ins Krankenhaus gekommen und der Krebs war weg. Oh, das sind aber große Ergebnisse. Würdest du denn so weit gehen und dich als Heilerin bezeichnen? Habe ich noch nie getan. Ich weiß aber, dass ich Menschen helfen kann. Wie oft setzt du denn jetzt diese positiven, für dich positiven Kräfte ein für andere Leute? Immer wenn es mich einholt. Es holt mich ein. Es ist plötzlich da. Es also ist in mir. Was heißt immer, wenn es mich einholt? Ja, es ist einfach da. Ich weiß, dass der Mensch plötzlich Hilfe braucht. Ach so. Dann rufe ich den an. Oder es wird von außen auf mich zugetragen. Da war vor einiger Zeit ein Elternpaar. Ja. Die 14-jährige Tochter war in der Psychiatrie. Und dann habe ich ihr ein Kreuz geweiht und habe ihr das geschickt. Und die ist eine Woche später als mehr oder weniger geheilt entlassen worden. Mhm. Aber du musst nicht immer an diese Stelle da zum Friedhof gehen. Ich habe mir ganz viele Äste abgemacht, habe die getrocknet und binde diese Kreuze und weihe die mit dem Wasser. Und es funktioniert immer. Und immer. Immer. Es funktioniert immer. Es hat bis jetzt immer funktioniert. Besprichst du dann dieses Kreuz? Ja. Was sprichst du dann zu diesem Kreuz? Ich versuche, Gott mit einzubeziehen. Also ist es eine Art Gebet? Meine Hände sind voll Weihwasser, das Kreuz ist voll Weihwasser. Mhm. Und ist das eine Art Gebet, was du dann sprichst? Das kommt von ganz tief innen. Ist das so eine Art Gebet? Würden vielleicht manche so bezeichnen, ich nicht. Es ist eher so irgendwas so dazwischen. Mhm. Und formulierst du denn dann deinen Wunsch aus? Ja, also ich möchte, dass die Person gesund wird zum Beispiel. Ja, ich schreibe es auch auf. Was ich gesagt habe, damit die Leute wissen, womit dieses Kreuz besprochen worden ist. Du hast ja nun über viele Jahrzehnte den Menschen Böses gewünscht. Hin und wieder. Ich glaube, ich würde das sogar heute noch, wenn es nötig ist, praktizieren. Ach doch, jetzt plötzlich? Nee, nicht doch jetzt plötzlich. Es ist so, nicht mehr so in der Form wie früher. Moment bitte. Früher habe ich wirklich einen Wunsch geäußert. Ich habe zum Beispiel gesagt, dem soll jetzt die Eisenplatte auf den Fuß fallen, dem Mann. Heute mache ich das anders. Heute mache ich das so, dass ich mir sage, dass die Menschen so leiden sollen, wie ich durch denjenigen gelitten habe, der mir also etwas wirklich Böses angetan hat. Ist aber auch eine Form von Rache und Rache ist nicht gut. Als Rache würde ich das nicht bezeichnen. Aber es ist kein Verzeihen. Ich weiß nicht, ob man unbedingt immer verzeihen muss. Finde ich eigentlich eine gute Eigenschaft. Aber egal, das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Wollte ich nämlich gerade sagen. Aber das funktioniert, es funktioniert. Ja, bist du in deiner... fällt nicht mehr auf mich zurück. Ja. Gab es denn in all den Jahren, wo dann Böses gewünscht wurde, auch etwas, was irreparabel war, was du gewünscht hast jemandem, dass er dann nicht wieder gesund geworden ist oder dass irgendein Schaden entstanden ist, der sich nicht wieder reguliert hat? Kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Ich glaube nicht, nein. Mhm. Bist du die einzige Frau, der einzige Mensch in deiner Familie, der sowas kann? Meine Schwester, die kann das in Ansätzen auch. Ja. Mhm. Sprichst du darüber bei anderen Menschen oder ist dir das peinlich? Selten, weil die meisten, wie auch gestern schon einige Anrufer oder andere Ruferinnen sagten, man wird leicht für, nicht ganz zurechnungsfähig gehalten. Mhm. Und für mich ist das eine sehr ernste Angelegenheit, weil ich eben weiß, dass es funktioniert, weil das ist ja nicht meine einzige Gabe. Für mich ist es tröstlich zu wissen, ich kann das eine so wie das andere. Mhm. Ich kann den Menschen helfen. Ich kann mich aber auch mit der schwarzen Magie wehren, wenn ich will, weil ich einen Weg gefunden habe, wo es nicht mehr auf mich zurückfällt. Und du nimmst kein Geld dafür? Nein, aber man muss mir was wiedergeben, weil es nicht gut ist, wenn man nur nimmt. Was ich wiederbekomme, ob das jetzt ein Strauß Blumen ist oder ein selbstgehäkeltes, weiß ich nicht, Deckchen, ist völlig egal. Ja. Man sollte etwas zurückgeben für das, was man an Gutem bekommen hat. Aha. Und und diese Gabe, die ich habe, die ist für mich sehr wichtig, weil ich eben in der Vergangenheit festgestellt habe, dass ich vielen Menschen helfen konnte. Mhm. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich habe mich dann also sehr lange und sehr intensiv mit allem beschäftigt und befasst und habe dann auch festgestellt, dass ich sogar Dinge vorausahnen kann, die ich also jetzt, ich erzähle ja bestimmt keinen Humbug, das liegt mir fern, weil ich könnte jede Menge Leute beibringen, die das bestätigen können. Ich habe also schon ganz, ganz oft Menschen auch retten können. Mhm. Mein Sohn zum Beispiel. Kannst du auch Aussagen über Menschen machen und deren Zukunft, die also zum Beispiel prominent sind? Das habe ich mal versucht. Das ist schwierig. Was ich kann also vom Foto her zum Beispiel, wenn ich jemanden sehe, besser ist natürlich immer das Kennenlernen. Mhm. Ich muss den Menschen in die Augen gucken können. Ich kann erahnen und erfühlen, was mit diesen Menschen ist. Wie lange wird denn Frau Merkel noch Bundeskanzlerin sein? Interessiert uns doch alle, sag es uns. Ja, nee, das hat ja was mit Hellseherei zu tun. Das geht nicht. Das geht nicht. Maggie, wie auch immer, also jeder möge sich sein Urteil darüber erlauben, über das, was du gesagt hast. Für dich ist es deine Realität und dein Leben. Domian, du bist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu skeptisch. Und so verfolge ich dich in vielen, vielen Sendungen. Nein, ihr wisst ja, dass ich da schon auch Respekt vor habe. Und ich weiß, dass es wenige Menschen gibt, die eine solche Begabung haben. Ich bin sehr skeptisch, ja, aber es gibt auch Dinge, die ich sehr respektiere. Das möchte ich nochmal sagen, auf jeden Fall. Ja, aber wenn man mir sagt, ja, du lebst so in deiner Welt, also es ist ja nicht so, als wenn ich das nicht auch bezeugen könnte. Ja, ja, ja. Ich meine, es ist immer so, die Menschen, die sich da nicht mit beschäftigen, für die das nicht fassbar ist, ja, für die ist das eben ja nicht nur suspekt, für die ist das einfach, ja, was ich nicht sehen kann, das glaube ich nicht. Ja, ja. Das wiederum ist auch zu einfach, so kann man die Welt auch nicht einordnen, dass man nur das glaubt, was man sieht. So geht's auch nicht. Ja, aber es würde manchen Menschen gut tun, wenn man sich damit etwas mehr beschäftigen würde. So, dir danke ich auf jeden Fall, dass wir nochmal haben miteinander reden können, weil es gestern ja ein bisschen kurz war. Ja. Und wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen setze deine guten Kräfte gut ein. Das finde ich wichtig. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, Maggie. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, das ist die Telefonnummer kostenfrei für euch oder Mail domian@wdr.de. So, jetzt genug mit Magie und all diesen Themen. Jetzt geht's ganz offen und bunt weiter, nämlich mit Tobias. Und Tobias ist 26. Guten Morgen, Tobias. Hallo, grüß dich. Hallo. Ob es bunt ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ein ganz anderes Thema. Um was geht's bei dir? Also ich bin 28, ja? Aber jetzt nicht so wild. Ich hatte mich gestern Abend oder gestern Nacht versucht, bei dir durchzutelefonieren. Ja. Aufgrund auch des Themas, das noch besprochen wurde. Genau. Weil ich gemerkt habe, also ich bin Jugendpastor, Jugendreferent von Beruf, also Ausbildung in evangelischer Theologie und arbeite in der Gemeinde. Ach so. Und da begegnet mir das Thema auch immer wieder. Ja. Sowohl als im Gemeindekontext, bei Jugendlichen, im Konfirmandenunterricht, die erzählen, aber auch im persönlichen Umfeld. Also du bist junger Pfarrer. Genau, also ich bin nicht ordiniert, ja, sondern ich bin eben speziell für den Bereich Kinder- und Jugendarbeit. Okay. Nicht für die Gesamtgemeinde oder so zuständig. Okay, genau. Aber evangelischer Pfarrer, kann man so sagen. Jugendreferent, also Jugendpastor. Genau. Okay. Mhm. Ja, ja, das ist ja, das ist ja interessant, dass jetzt mal die Einschätzung eines Geistlichen zu diesen Themen, zu dieser Thematik, die wir gestern hatten, zu hören. Fangen wir doch gleich mal mit Maggie an, die du gerade gehört hast. Was denkst du dazu? Ja. Also ich nehme das sehr ernst, überhaupt auch, was gestern alles erzählt wurde, was die erleben, weil mir das eben immer wieder mal geschildert wird. Ähnliche Dinge, jetzt genau dieser Fall, der ist mir jetzt noch nicht so vorgekommen. Glaubst du das, was Maggie gesagt hat? Bitte? Glaubst du das, was Maggie gesagt hat? Ich glaube das, ja. Ja, also du gehst davon aus, dass es solche Fähigkeiten und Kräfte gibt. Genau, also zum einen deshalb, weil es in der Bibel davon die Rede ist, und zum anderen auch, weil es mir eben auch schon begegnet ist. Ach, dir persönlich auch? Mir persönlich auch. Was, ja, also in Gesprächen, aber auch mir persönlich auch, ja. Dir ist persönlich so etwas schon mal passiert? Also etwas Übernatürliches? Maggie, erzähl doch mal, was dir bei dir passiert ist. Also, eine Sache, die ich ja sehr, das ist im Grunde was ganz Alltägliches, was ich aber in diese Richtung ein bisschen mit hineinnehmen würde, dass ich eben zum Beispiel starke Albträume als Kind hatte, die immer wiederkehrend waren, und ich glaube, also da kenne ich auch viele, denen das auch so geht, und die schlimm waren, ne? Die mir Angst gemacht haben, wo ich nicht durchschlafen konnte und so weiter. Mhm. Und dann haben wir eben einfach dafür gebetet, wie Jesus, also steht in der Bibel, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, und das haben wir ernst genommen, Damals war ich also noch kein Theologe und trotzdem ernst genommen. Und wir haben gebetet im Namen Jesu und haben gesagt, hier, er ist mächtiger und dieser Traum darf nicht wiederkehren. Mhm. Und von da an war dieser Traum weg. So, das war im Grunde eine ganz... Okay, aber das war, jetzt, das war ja in dem Sinne kein Spuk oder keine übernatürliche Erscheinung, so wie wir es gestern gehört haben. Das war etwas, was genau, in deiner Psyche so stattgefunden eher hat. Was, man könnte es natürlich mit der Psyche erklären, ja. Man könnte es auch schon in diesen Bereich hineinstecken. Aber wie ordnest du das als Theologe denn ein, wenn jemand von schwarzer Magie erzählt, dass er gezielt Böses Menschen wünschen kann und das passiert dann auch? Was ist das? Ja. Also die Bibel sagt, dass es eben zerstörerische Mächte gibt. Mhm. Und also ich rate halt dringlich davon ab, zu versuchen, die zu gebrauchen, weil das, glaube ich, ein Trugschluss ist, zu denken, ich gebrauche diese Mächte. Mhm. Ich bin stark der Meinung, dass, auch wenn es sich vielleicht anders anfühlt, wie bei Maggie, dass diese Mächte Besitz von mir haben oder sie mich gebrauchen und nicht umgekehrt. Mhm. Und ich habe die weniger unter Kontrolle. Auch als gestern mit dem Gläserrücken kam und so weiter, war alles sehr viel Angst besetzt, was irgendwie sehr stark zeigt, dass es ja nichts ist, was wir kontrollieren können. Das heißt, du würdest generell davon abraten, überhaupt sich mit dieser Thematik zu beschäftigen? Ja, sehr, sehr stark, weil wir uns da einen Bereich begeben, der über das hinausgeht, was wir irgendwie so ganz verstehen könnten und damit richtig umgehen können. So, nun hatten wir gestern einen sehr beeindruckenden Anrufer. Ich glaube, das war der vorletzte Anrufer, der erzählte... Der 57-jährige Mann mit den Toten. Genau. Erzähl es nochmal für die Leute, die gestern nicht dabei waren, der seit seiner Jugend etwas beobachtet, nämlich... Und das, was ich jetzt erzähle, ist ungefähr 20 Mal in seinem Leben passiert. Er gibt jemandem die Hand und es überkommt ihn eine ganz merkwürdige Empfindung. Und immer wenn er diese Empfindung hatte, wird dieser Mensch sterben. Mhm. Und der Anrufer war ja auch sehr ratlos und konnte sich das nicht weder erwehren noch erklären. Er war bei einem Psychoanalytiker, der hat das auch gesagt, das kann man nicht behandeln. Was ist denn das? Wie kann man denn das religiös einordnen? Was soll das? Warum gibt Gott jemandem sowas? Ja, also meiner Meinung nach ist es keine Gabe Gottes. Denn Gott, in der Bibel ist klar beschrieben, zum Beispiel 1. Korinther 12, dass Gott Gaben schenkt, die immer zum Nutzen und zum Dienst der Menschen da sind, die immer positiv dienen. Wenn ich also plötzlich das Empfinden habe, da ist eine Gabe da, ob man das dann noch Gabe nennt, weiß ich nicht genau, ich empfinde Gabe als was Positives, dann ist es für mich klar, dass es nicht göttlich ist, sondern eine zerstörerische Macht. Und auch dieser Mann hat meiner Meinung nach auch wenn er sich damit abgefunden hat, aber dennoch darunter gelitten. Ja, natürlich, sehr. Das hat ihn belastet und ist völlig verständlich. Und da würde ich raten, also es gibt da meiner Meinung nach und auch meinem Erleben nach eben einen Ausweg und der heißt eben Jesus und seine Macht. Der sagt, das sind zerstörerische Mächte. Gut, da muss man sich natürlich wieder auf die Ebene des Gläubigen oder des Christlichgläubigen begeben. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Das ist richtig. Wobei es natürlich auch jedermanns Sache, ob es nun Atheist wird sich natürlich schwer tun, aber ob ich da als Christ bin oder nicht. Es geht um Jesus als eine Person, als Gottes Sohn und ich kann auch sagen, also Jesus, wenn er tatsächlich lebt, was ich jetzt glaube, das musst du ja nicht glauben oder auch sonst niemand, aber wenn ich denke, wenn das eine Möglichkeit ist, dann darf ich Jesus, glaube ich, auch mal herausfordern und fragen, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte ich dich... Dann tu was. Genau. Und ja, also ganz klar. Kurze Geschichte, ein sehr guter Freund von mir, der hatte eben die Gabe, sag ich mal, ich will es nicht als Gabe benennen, aber er hat regelmäßig auch zukünftige Dinge geträumt, die in Erfüllung gegangen sind. Und die waren regelmäßig... Auch gruselig. Genau, ja, und auch keine positiven Dinge. Und das hat ihn wie jetzt diesen Mann von gestern sehr belastet. Und der war dann noch, also Jugendlicher, ging zur Schule und hat eines Tages geträumt, dass die Mutter seines besten Freundes sterben sollte, aber er wusste keinen Zeitpunkt. Und wusste nun auch überhaupt nicht, wohin mit dieser Information, die er hat, wenn er das seinem Freund erzählt, er hält ihn für bekloppt. Der Mama könnte das auch nicht sagen, was bringt das? Ich glaube, den sowieso keiner. Und eines Tages kam er eben in die Schule, der Platz seines Freundes war leer. Und er wusste sofort innerlich, die Mutter ist gestorben, deshalb ist er nicht in der Schule und hat angerufen und hat gesagt, hey, deine Mama ist gestorben, es tut mir leid. Und sein Freund war völlig perplex, woher er das wusste, weil es noch nicht kommuniziert war. Und er war in der orthodoxen Kirche, Ja, soweit die Geschichte, was ist dann passiert? Genau. Und er war eben in der orthodoxen Kirche so traditionell immer mitgeschleift worden in den Gottesdienst, war nicht gläubig. Und hat aber gehört, dass wo Jesus von Toten auferstanden wäre, hat das alles nicht so für ernst genommen und es ist halt eine schöne Geschichte von damals. Aber das hat ihm so im Hinterkopf irgendwie immer wieder angetickt und hat gedacht, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann vielleicht dieser Jesus. Das heißt, er hat über den Glauben, hat er diese Gabe in Anführungszeichen verloren. Genau, und er hat dann gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, ich will diese Anführungsstrichen Gaben nicht mehr haben, die ist furchtbar. Okay, wenn es so einfach geht, ne? Wenn es denn so einfach ist. Wir setzen ja viele Sachen voraus. Wenn, ne? Wenn. Und ob es dann funktioniert. Genau, wenn man das, genau. Ja, das ist natürlich die große Frage, wenn. Ob es so ist. Ja, also das ist eine spannende Frage. Du bist auf jeden Fall Jugendpfarrer, bist mit Jugendlichen auch konfrontiert und würdest, ich sag's nochmal, auch so Gläserrücken und so ein Kram, würdest du immer sagen, komm, lass die Finger davon, ist irgendwie, bringt euch durcheinander. Ganz dringend, ja. Also zum Beispiel gestern hat ja der eine angerufen, der sein Todesdatum da erfragt hatte. Und dieses Datum, ich meine, du hattest ihm erst geraten, er soll's vergessen. Und ich glaube aber, das müsste man ihn natürlich fragen, ich glaube, dass man das nicht so einfach vergessen kann, wenn dieses Datum mal ausgesprochen wurde, ist auch ganz rational gedacht, wenn es keine geistlichen Mächte gäbe oder so. Aber dieses Datum hat jetzt meiner Meinung nach eine gewisse Macht über ihn, weil er immer daran denken muss und dann irgendwie denkt, was ist jetzt an diesem Tag? Und er lebt auf diesen Tag hin und ist darunter irgendwie ein Stück weit gefangen. Da bräuchte er eigentlich ein Gespräch und vielleicht auch ein Gebet. Ja, wenn man denn gläubig ist, ne? Das ist immer die Voraussetzung. Tobias? Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also vielleicht reicht es auch, wenn derjenige, der für die Person betet, gläubig ist. Ach so, alles klar. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Maßnahme. Dankeschön für deinen Anruf und für deine Sichtweise so aus dieser Perspektive. Sehr gerne. Alles Gute, Tobias. Gute Nacht. Danke, tschüss. So, und hier ist Lydia. Lydia ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Lydia. Und was geht's bei dir? Also ich muss erstmal zwei, drei Sätze zu den ersten zwei Anrufern sagen. Ja. Also zu den letzten Anrufern, zu dem Tobias. Schön, was er macht. Ich war früher auch in der Kirche, aber diesen ganzen Firlefanz mit lieben Gott und so was, wenn es den lieben Gott wirklich gäbe nicht so viel, Entschuldigung, Scheiße auf der Welt. Okay, ist dein Statement dazu. Und deine Statement. Meinung. Ja. Zu der Maggie muss ich sagen, ich finde das klasse, was sie gemacht hat. Und ich kenne selber zwei, drei, vier Personen, die das weiße Magie anwenden und ich muss sagen, Daumen hoch finde ich gut, dass sie sowas macht. Also Esoterik finde ich gut. So, Esoterik finde ich... So, Lydia, jetzt bin ich aber gespannt zu... Thema, aber jetzt komme ich zu meinem Thema. Genau, das hat damit nichts zu tun. Prostitution in der Ehe. Mein Ex-Mann hat mich dazu gezwungen. Ach. Ja. Dein Ex-Mann, das heißt, du bist von dem Typ getrennt. Ja, Gott sei Dank. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Seit 2003 bis diesen Jahr Februar. Ach, bis von 3 bis 10, kann man sagen. Ja. Also eine ganz lange, recht lange Zeit. Und dieser Mann, dein Ex-Mann, hat dich in der Ehe zur Prostitution gezwungen. Er fand es mal ganz lustig, durch die Internetportale zu surfen und hat dann mal rausgekriegt, dass Anschaffen gehen schnelles Geld ist. Und meinte dann so zu mir, ja Schätzchen, dann gebe ich dir was, wo du vergessen kannst, dass du verheiratet bist und dann kannst du mal Geld nach Hause bringen. So ungefähr waren seine Worte. Wie viele Jahre hast du das gemacht? 6. 6 Jahre? Warum hast du es gemacht? Ganz einfach, um vielem Ärger aus dem Wege zu gehen. Welchen? Also ich sag's mal ganz, ganz, ganz brutal. Dieser Mann wiegt über 150 Kilo und hat eine Kraft wie ja. Wie sonst was. Und ich hatte Angst vor seinen Schlägen. Auch wenn ich die mehrfach gekriegt habe am Tage, aber... Ach, du hast die sogar gekriegt? Ja. Warum? Für eine falsche Angst, jetzt vielleicht die nächste Klatsche. So brutale Menschen gibt es. 6 Jahre? Wenn viele, ja. 6 Jahre auf den Strich gegangen für den Kerl. Für den Kerl, ja. Also ich bin gelernte Köchin. Ja. Ich musste nach meinen 10, 12, 13 Stunden, 17 Stunden arbeiten am Tag, immer noch mal abends ein, zwei Freier nehmen, damit er sein Geld kriegt. Ach so, das heißt, du hast deinen Hauptjob gehabt und als Nebenjob Prostituierte gewesen. Wo bist du einschaffen gegangen? Diesen Ort möchte ich nicht so gerne sagen. Nee, den Ort meine ich nicht. Auf der Straße oder in einem Club? Im Park. Im Park? Also ich bin zu einem Park gefahren worden. Von ihm selber. Ja. Also er ist mit zu dem Auto hin, hat die Hand aufgehalten und ist dann wieder zum Auto und hat gesagt, ich komme dann und dann wieder abholen, guck, dass du dann fertig bist. Boah, ist das heftig. Was hast du, was mussten die Freier dir bezahlen? Im Durchschnitt? Im Durchschnitt ja, ich sage jetzt mal so, knapp die Stunde 180 Euro, jede weitere paar hundert Euro mehr, also 50 Euro mehr oder sowas. Und das hat alles dann da in dem Park stattgefunden? Ja, wir sind dann in den umliegenden Entschuldigung, Parkplätzen gefahren oder in eine Wohnung von dem oder ins Hotel. Ach so. Von dem Freier. Also und dein Mann blieb dann immer vor der Tür dann stehen oder vor dem Hotel? Oder der ist dann nach Hause gefahren. Ich bin dann nachher mit dem Taxi nach Hause gefahren. Und die Freier mussten vorher bezahlen? Ja, und die haben angezahlt und haben mir dann so viel Geld gegeben, dass ich dann mit dem Taxi wieder nach Hause fahren konnte. Verstehe. Jeden Abend zwei? Ja, waren manchmal mehr. Und wie viel Geld hast du davon persönlich gekriegt? Nix. Nix? Gar nichts? Nee. Das heißt, er hat alles angesagt. Ihm war es wichtiger, von dem Geld sein Auto zu finanzieren. Also sein Auto, so diese typischen Tuning-Kacke, die man da machen musste, was ich für Schwachsinn halte. Mhm. Ich kann es ja mal so sagen, 6 Jahre war ich davon befallen. Im letzten Jahr ist mir dann klar geworden, dass das alles nicht mehr so sein kann. Ja. Weil wir ein Jahr lang keinen Strom gehabt haben. Kein Strom? Zudem hatten seine Eltern keinen Strom. Wie, weil also er das nicht bezahlt hat, oder wie? Weil nichts bezahlt worden ist. Obwohl er so viel Geld von dir immer bekommen hat? Ja, richtig. Er hat das für seine Autos oder für irgendwelche anderen Sachen noch rausgeschmissen? Ja. So, und dann habt ihr keinen Strom und dadurch bist du wach geworden, weil kein Strom mehr da war? Ja, und ich hatte, ich war ungefähr genau vor einem Jahr schwanger. Und von ihm? Ja. Nein. Nein? Gar keinen Fall von ihm, nein. Von wem? Also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe jemanden kennengelernt über eine Internetportale und wir haben uns dann mehrfach getroffen und ich kann dir genau sagen, dass an meinem Geburtstag da der Kleine entstanden ist. Also ein heimlicher Geliebter war das? Eine heimliche Affäre, die auch etwas länger als ein halbes Jahr ging, ja. Verstehe. Was ist aus der Schwangerschaft geworden? Der Kleine ist tot. Wie ist das passiert? Ja, mir ist letztes Jahr Oktober, am 5. Oktober ist mir gesagt worden, dass der Kleine einen Gendefekt hat. Ein was? Und ein Gendefekt, eine Zwerchfellaplasie. Mhm. Er hatte kein Zwerchfell. Also dieses Zwerchfell ist ja lebenswichtig, damit alle anderen Organe mit Sauerstoff versorgt werden. Und hätte ich ihn gekriegt, dann hätte er an einer Beatmungsmaschine 24 Stunden hängen müssen. In wievielten Monat warst du denn da? Anfang 7. Ah ja. Und was hat man da gemacht? Eine Totgeburt. Eingeleitet? Ja. Also der Kleine war noch nicht verstorben, aber man hat ihn dann versterben lassen. Hat eine Kaliumspritze gekriegt, ah ja. im Mutterleib. Und dann hat es 2 Tage gedauert und dann war er da. Hat denn dein Mann, der dich auf den Strich geschickt hat, hat der denn gedacht, das wäre sein Kind? Ja. Ach so. Ich habe ihn auch schön mit dem Glauben gelassen. Mensch, also ich meine, jeder normale Mensch denkt, wann hätte es entscheiden. Aber dieser Mann, ich habe ihm die jetzt, Worte in den Mund gelegt. Ich sage, so, dann und dann haben wir miteinander geschlafen. Aber es war nicht so. Du hast mit dem also auch noch geschlafen? Immer wieder? Ich musste. Eheliche Pflichten, sagt man dazu. Weißt du, was mich sehr wundert? Dass ich das so hingenommen habe, wirkst so im Gespräch als eine sehr taffe Frau, die so weiß, was sie will. Wieso? Wieso mit einem dicken Fragezeichen hast du das so lange ausgehalten? Ich weiß es selber nicht, warum. Der hat dich ja sowieso geschlagen. Ja, aber meine ganze Familie hat sich von mir abgewendet. Ich hatte niemanden. Hm. Und heutzutage kannst du niemanden mehr als Freund betiteln, weil es sogar dein eigener Arsch bescheißt dich, wenn du das so sehen willst. Du kannst heute keinem mehr vertrauen. Du bist auf dich alleine gestellt. Du hast dich jetzt von ihm getrennt in diesem Jahr. Ja, ich habe jemanden kennengelernt, mit dem ich auch heute zusammen bin. Wie ist denn diese Trennung abgelaufen? Hat er das denn gleich hingenommen oder gab es da großes Theater? Mein Ex-Mann jetzt. Ja. Großes Theater, Domian, sehr großes Theater. Ein was? Mann gekränkt in seinem Stolz. Ja. Ich bin noch das Unschuldslamm und. Was hat er denn gemacht mit dir? Mit mir? So vieles. Wenn ich nicht das getan habe, was er wollte, dann hieß es, ja, dann pass mal auf, was ich meinen Eltern erzähle, was du alles gemacht hast. Und seine Eltern haben das dann wieder da irgendwo erzählt. Und nein, ich meinte jetzt auch, als du gesagt hast, ich möchte mich trennen. Wie hat er reagiert? Was hat er da gemacht? Domian, ganz ehrlich, ich habe ihm gar nicht gesagt, dass ich gehe. Ich bin an diesem Samstagabend, habe ich mich mit meinem Freund Ich wollte nachts abhauen, wenn alles schläft. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe in einem kleinen Dorf gewohnt, mhm. in der Eifel. Mhm. Und alle haben zu mir gesagt, Lydia, geh weg da. Mhm. Der ist nichts für sich. Mhm. Absolut nicht. Mhm. Ohne dass ich was erzählt habe. Die haben das alles so mitgekriegt. Mhm. Ja, und dann habe ich dann mit meinem jetzigen Partner gesprochen, habe dann gesagt, er hat ihm erstmal 2 Wochen nicht davon erzählt, dass ich verheiratet bin und. Ich habe mir 1005 Lügen einfallen lassen, aber dieser Mann hat es alles schon vorher gewusst. Okay, das heißt, du bist dann in einer Nacht- und Nebelaktion von zu Hause abgehauen mit deinem neuen Freund und bist jetzt irgendwo anders. Ja, jetzt bin ich woanders. Und er hat auch nicht versucht, dich ausfindig zu machen. Doch, er hat alles versucht. Hat er dich ausfindig gemacht? Er hat mich ausgeschrieben, weil so eine sogenannte gute Freundin hat ihm meine jetzige Adresse gegeben. Und was ist dann passiert? Ja, er hat gebittelt und gebettelt, dass ich zurückkomme und er würde mich doch lieben. Aber ihm habe ich kräftig den Mittelfinger gezeigt und habe gesagt, aha. Komm, geh. Also er hat dich nicht aber geschlagen. Aber ich bin dennoch so doof, ich weiß nicht warum. Und habe gesagt, ich schreibe immer noch. Ich habe bis vor 3 Tagen immer noch mit ihm über das Internet geschrieben. Domian, frag mich nicht, warum ich dieses immer noch tue. Das muss ich dich ja fragen. Und ich müsste dich auch fragen, warum du diesen Mann nicht anzeigst, wenn der dich zur Prostitution gezwungen hat, wenn du sogar von mehr oder weniger von Vergewaltigung in der Ehe sprichst. Warum zeigst du diesen Mann nicht an? Habe ich Beweise? Rede erstmal mit der Polizei. Ich habe doch keinerlei Beweise. Was soll ich denn, wem soll ich denn da vorlegen, dass ich das gemacht habe? Da kann doch immer sein, jetzt hat die doch aus freien Stücken gemacht. Die ist doch aus freien Stücken ins Auto eingestiegen. Mhm. Die hat das doch aus freien Stücken so gemacht, um unsere Haushaltskasse auszubessern. Mhm. Na, da gibt es Glaubwürdigkeitsgutachten und so einfach ist das nicht, dass man das von vornherein so abtun kann, ich habe keine Beweise. Also ich komme ehrlich vor, ich könnte mir auch schon vorstellen, dass du das gar nicht willst, weil du auch... Du willst das auch gar nicht. Ja, ich habe Angst. Mhm. Wie geht es dir denn jetzt seelisch heutzutage? Scheiße. Mhm. Aber du lebst mit deinem neuen Freund zusammen? Ja. Ist das eine Liebe? Also ich habe so wie bei ihm noch nie gefühlt. Also ich liebe ihn wirklich. Sehr gut. Das heißt, da hat sich dann doch schon etwas erheblich verbessert in deinem Leben. Ja, auch wenn er 17 Jahre älter ist wie ich. Mhm. Aber da sind natürlich viele Verletzungen, viele seelische Verletzungen übrig geblieben. Viele Wunden sind da eigentlich noch unbehandelt, so kann man sagen. Ja, es gibt vieles, was bei mir innen drin noch steckt. Weil in den letzten Jahren ist so viel in meiner Familie passiert. Viele Leute sind gestorben. Dazu ist dann mein kleiner Bruder vor 3 Jahren noch unverhofft gestorben. Also ist das eine ganze Menge, abgesehen von deinem persönlichen Schicksal, was man ja nun wirklich nicht... geringschätzen darf, was er mit dir gemacht hat und was das für Folgen hat. Du sagst, es geht dir seelisch schlecht. Deshalb möchte ich, dass du eine psychologische Beratung jetzt bekommst von meinem Psychologen. Mhm. Und auch ein paar Adressen an die Hand kriegst, wohin du gehen könntest, wohin du dich wenden kannst, um dir weiter Hilfe zu suchen. Ich würde es dir dringend raten, Lydia. Das wäre sehr nett, weil alleine würde ich mir das nicht trauen. Ich weiß nicht, warum. Charme vielleicht. Ja, genau. Aber ich sagte, du brauchst, wenn du zu einem Psychologen gehst, brauchst du keine Scham haben. Das ist genauso ein Gespräch, wie wir beide jetzt hier führen. Ich bin vor mehreren Jahren mal sexuell vergewaltigt worden. Bin so damals, hieß es dann noch Kirchenverband, hast du nicht gesehen, Caritas-Hilfe. Mhm. Da bin ich hingegangen, habe der Frau mein Problem erzählt. Domian, du wirst es mir nicht glauben. Sie hat zu mir gesagt, tut mir leid, damit bin ich selber überfordert. Ja. Deswegen werden wir dir jetzt mal die richtigen Leute an die Hand geben. Ich weiß nicht, was das für ein Fall damals war, kann ich nicht beurteilen. Du legst mal bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Und okay. Ich wünsche dir von Herzen, Lydia, alles Gute und dass eine bessere Zeit jetzt für dich kommt, als die hinter dir liegt. Die kommt bestimmt. Und ja. Domian, ich muss eins sagen, du machst klasse Sendung, mach weiter. Dankeschön, sehr nett, dass du sagst. Wir melden uns gleich bei dir. Okay, tschüss. Dankeschön, tschüss. Agi ist hier. Agi 47. Eine Frau oder ein Mann? Eine Frau. Eine Hallo. Frau. Hallo, Agi. Hallo, Domian. Weswegen rufst du an? Ich habe ein Milbenproblem. Ein Milbenproblem? Ja. Am Körper? Am Körper. Ja, du sagst es. Erzähl mal ein bisschen. Die Geschichte fing an vor einem Jahr. Mhm. mit einem Vogelnest auf dem Dach des Bürogebäudes, in dem ich sitze. Das Fenster war wegen Sommer die ganze Zeit sperrangelweit auf. Ja. Ich habe gelernt, wenn Vögel abwandern, gehen Milben auf die Suche nach einem neuen Wirt. Mhm. Hund, Katze, Maus, Mensch, völlig egal, Hauptsache Warmblüter. Mhm. Ja, und ich vermute, dass das genau so passiert ist. Zunächst fing es an, bei meiner Kollegin und mir in den Augenbrauen nur zu jucken. Mhm. Bei der Kollegin hat es dann aufgehört, während bei mir das Problem immer schlimmer wurde. Insofern, dass die mich im Büro regelrecht angefressen haben, diese Viecher. Wo angefressen? Am Körper, also hauptsächlich an den Oberschenkeln. Die haben sich auf dem ganzen Körper dann verteilt. Richtig. Also du hast es gemerkt, wie die dir praktisch in die Klamotten gekrochen sind, unter die Hosen. Kannst du die sehen? Du kannst sie nicht sehen, aber du kannst sie spüren und die können richtig feste beißen. Also das war richtig wie ein Horrortrip. Und wenn du die einmal in den Klamotten hast, kriegst du die auch nicht raus, weil du sie ja auch nicht siehst. Ja, man muss die Klamotten entweder wegschmeißen oder kochen. Wahrscheinlich. Habe ich ja bis dato auch alles noch gar nicht gewusst gehabt. Mhm. Konnte mir erstmal überhaupt nicht vorstellen, was das ist. Dann ist das Büro zweimal begast worden, ohne zu wissen, was es war. Mhm. Also praktisch ins Blaue gegast. Mhm. Das Problem bestand fort, also es gab keine Besserung danach. Mhm. Ja, ich war dann auch bei mehreren Ärzten natürlich, zweimal beim Dermatologen, einmal Uni Düsseldorf. Aber gegen Milben, soweit ich weiß, gibt es auch gute Medikamente. Dann weißt du mehr als die Ärzte, bei denen ich war, Domia. Ja, wirklich, also, die haben mich auf Läuse untersucht und auf Krebsmilbe und auch dagegen behandelt, aber das Problem bestand fort. Wie geht es dir denn jetzt gerade aktuell heute? Heute habe ich einen guten Milbentag, deswegen geht es mir heute gerade gut. Gestern hatte ich einen Nervenzusammenbruch im Büro. Das heißt, dein ganzer Körper ist von Milben befallen? Also nicht permanent. Die Milben sind also ganz verstärkt nachtaktiv. Die Nächte sind mein absoluter Horror, weil ohne Schlaftabletten schlafe ich auch nicht mehr seit 6 Monaten. Mhm. Die gehen also nachts auf die Suche nach ihrer Blutmahlzeit. Mhm. Und ich habe schon Nächte hinter mir, das kann man überhaupt nicht beschreiben, Domian, was für ein Horrortrip das ist. Tut das weh oder juckt das? Oder beides. Beides. Also es juckt, es beißt, es tut richtig weh, weil es ist ja nicht eine einzelne, die schwärmen und fallen einen regelrecht an. Sind denn bestimmte Körperregionen besonders betroffen? Die Oberschenkel. Die Oberschenkel. Ja. Haare und so Gesicht unter den Armen? Haare ganz verstärkt. Also das scheint die neueste Strategie der Milben zu sein. Sind zwar Parasiten, aber die scheinen auch irgendwie ihre Strategien zu ändern. Seit ein paar Wochen befallen die regelmäßig meine Kopfhaut. Wie sieht denn dann nach einem Befall jetzt die Haut des Oberschenkels bzw. die Kopfhaut aus? Also die Oberschenkel sind total zerbissen. Also kann man natürlich klar sehen. Zerbissen heißt gerötet? Das sind wie so rote Pusteln. Und manchmal ist es auch richtig wie aufgeritzt. Also je nachdem, wie tief die wahrscheinlich dann beißen, sieht das schon mal ein bisschen unterschiedlich aus. Das Ganze ist jetzt ein Jahr her? Das Ganze ist ein Jahr her. Ein Jahr, Domian. Ich werde verrückt. Das glaube ich. Du quälst dich ein Jahr damit rum jetzt? Ich habe gar kein Leben mehr. Ich habe soziale Kontakte völlig eingestellt, weil man natürlich Panik hat, das irgendwo anders einzuschleppen, weil wie gesagt, die leben ja in den Klamotten. Gehst du denn noch zur Arbeit? Ich gehe arbeiten. Ich frage mich manchmal selber, wie ich meinen Job noch gut mache. Und die anderen, die da betroffen waren, haben die es auch immer noch oder ist es weg bei denen? Also es gab jetzt einen neuen Vorfall mit einer anderen Kollegin im Nachbarbüro. Mhm. Die kam vor 2 Tagen ganz panisch zu mir und meinte, guck mal, ich habe hier alles voller Bisse. Und die hatte schon den Horror in den Augen, weil die ja meine Geschichte kennt und also die auch mitverfolgt und da auch Anteil nimmt. Die Arbeitskollegen wissen von deiner Geschichte. Meiden die dich nicht, dass die Angst haben, die holen sich das bei dir? Nein, komischerweise gar nicht. Mir ist das so rätselhaft, dass ein Vogelnest, was oben auf dem Haus ist, wie viel Meter war das denn von eurem Büro entfernt? Vielleicht einen Meter einfach. Ach, so nah daran. Genau. Dennoch wundert es mich. Flachdach, direkt runter, direkt über mir war das Nest. Vielleicht ist ja in dem Büro irgendwas anderes noch. Also wie gesagt, das Büro ist zweimal begast worden und laut Aussage des Kammerjägers hätte alles tot sein müssen. Und ich habe dann im Nachhinein gelernt, ich habe ja ganz viel recherchiert im Netz, dass Vogelmilben von diesem Gas nicht absterben. Aber es ist ganz klar festgestellt, dass das Milben sind, die du also hast. Also es ist definitiv eine blutsaugende Milbe, das hat der Prof an der Uni Düsseldorf mir attestiert. Und? Also er hat nicht gesagt Vogelmilbe, aber er hat mir attestiert blutsaugende Milbe. Und er hat nicht gesagt, was man dagegen tun kann? Nein. Das kann ich gar nicht glauben, Mensch. Weil er nur analysiert. Das ist nur ein Analyst, der macht nichts anderes. Der macht Parasitenproben. Okay, aber es müsste ein Dermatologe, müsstest dir sagen können, was die man genau... Die können es leider auch nicht. Das habe ich dreimal versucht. Stimmt das? Gleich Aufruf raus hier, durch die Kamera, durchs Mikro an unsere Fachleute im medizinischen Bereich. Bitte gibt uns doch mal eine Rückmeldung. Stimmt das? Kann man das nicht behandeln? Ich könnte schwören, das mal gelesen zu haben, dass es da Mittel gibt, die man dann einnimmt oder sich einpudert oder ich weiß es nicht. Also ich bitte, wäre für jedes Mittel dankbar, du. Ja, wirklich. Also bitte meldet euch. Hast du dich denn im Internet mal schlau gemacht? Stichwort Milben. Ich lebe seit einem Jahr nur noch im Internet und versuche irgendetwas über diese Viecher und die Behandlung herauszufinden. Aber ich habe auf deutschen Seiten erstmal so gut wie gar nichts gefunden. Dann bin ich weitergegangen und habe auf amerikanische Seiten geschaut. Das glaube ich auch nicht. Das ist zum Stichwort Milben, gibt es wahrscheinlich 100.000 Einträge in Deutschland. Habe ich nicht so viel. Also ich habe natürlich unter menschlichem Milbenbefall geschaut, ne? Und da habe ich irgendwie so gar nichts entdeckt. Als wäre ich der einzige Mensch in Deutschland, der von Milben befallen ist. Kochst du denn deine Bettwäsche? Also auch das steht im Internet. Angeblich ist bei 60 Grad alles abgetötet. Das und ich wasche alles auf 60. Also es geht so weit, dass ich meine Sachen ausziehe, einfriere, weil extreme Kälte oder Hitze die Milben abtötet. Mensch, und dann in die Waschmaschine. Also da muss man doch irre werden. Ich bin irre. Ich hätte Angst, dass ich meine ganze Wohnung schon verseucht hätte damit. Überall, ist doch komplett verseucht. Ja, überall, wo man sich hinsetzt, auf ein Sofa oder so, dann können... Wirklich, es ist ein Horrorhaus geworden. Springen denn ist ja auch noch eine wissenschaftliche Frage, springen Vogelmilben dauerhaft auf den Menschen über? Bei mir haben sie es getan. Ja, wenn's denn das ist. Vielleicht ist es ja was ganz anderes. Oder ist es eine heftige Allergie, die du hast? Dann hätte ich keine Bisse. Nein, also das ist ja nun diagnostiziert worden. Das ist Die Bisse sind klar diagnostiziert worden in der Uni Düsseldorf. Jede Nacht spürst du das? Ja. Nicht nur jede Nacht, es ist mittlerweile eigentlich 24 Stunden. Ja, schon. Aber wenn man dann so still im warmen, kuscheligen Bett liegt und die dann richtig aktiv werden, das ist ja grauenhaft. Das ist grauenhaft, weil die kommen wie ein Schwarm über dich und du kannst nichts dagegen tun. Und die sind Pheromon gesteuert und Atemluft, also praktisch so ähnlich wie Mücken. Mhm. Ne? Mücken gehen ja auch nach Duftstoffen und Atem. Mhm. Also die finden dich, egal wo du in dem Raum bist. Die haben dich nach 2 Minuten haben die dich gesondert. Also ich bin fast sicher, das hat ganz oft schon geklappt, dass jetzt nach diesem Gespräch, Agi, wir einige sehr gute Tipps kriegen werden. Ja. Von Zuschauern und Zuhörern. Kannst kaum erwarten. Milbenbefall, Vogelmilben, vermutlich sind es Vogelmilben. Ja, ja. Und du Armes quälst dich seit einem Jahr damit herum. Richtig. Was man sich gar nicht vorstellen kann. Genau. Mir kommt das selbst vor wie ein Albtraum, nur dass ich nicht daraus erwache. Ich würde ja immer denken, man sieht die Dinger nicht, aber ich würde sie mir immer vorstellen und denken, da laufen Millionen kleine Dinger über meinen Körper. Genau. Ist so. Hast du einen Freund? Ja. Du hast einen Freund? Mhm. Wie geht das denn dann? Wie funktioniert da eine Partnerschaft? Sehr schwierig. Kuschelt ihr? Also, ja. Aber dann müsst ihr erst auch haben. Aber sehr verhalten. Nee. Ja. Also es heißt ja wirklich Milbenbefall und ich glaube langsam wirklich, dass ich das auch auf niemand transferieren kann, weil es ist bis jetzt von mir noch niemand angesteckt worden. Also es wird immer komplizierter. Richtig. Dein Freund schläft mit dir in deinem Bett? Also ich schlafe schon ganz lange nicht mehr in meinem Bett, weil ich habe eine totale Bettphobie entwickelt, weil da hat alles angefangen in diesem Bett und ich habe mittlerweile so einen Horror davor, dass ich nur noch auf der Couch schlafe. Okay, schlaft ihr zusammen auf der Couch? Nee, eher weniger. Aber ihr habt auch noch Sex miteinander? Nee. Nee? Nee. Deshalb nicht? Deshalb nicht, genau. Weil er sich ekelt oder weil du keinen Bock hast? Nein, gar nicht. Weil ich mich vor mir selber ekel. Das ist ganz, ganz furchtbar. Verstehe. Man fühlt sich schmutzig, Domian, man ekelt sich vor mir selber. Ja, ja, ja. Du fühlst dich den ganzen Tag auf dir krabbeln. Ja, ja. Vor allen Dingen auf meinem Kopf mittlerweile. Ja. Es ist wirklich ein Horrortrip. Da entwickelt man keine Erotik mehr. Ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Obwohl ich jetzt lache, das ist aber nicht zum Lachen zu. Ich weiß. Wirklich nicht. Das ist nur noch geil. Also wir haben alles klar erklärt, glaube ich. Ja. Und jetzt warten wir mal auf die Rückmeldung. Bitte am besten per Mail, domian@wdr.de, wenn es geht, nicht per Telefon, ihr Lieben, sonst blockiert ihr gänzlich unsere Leitungen. Und wir würden uns dann mit dir wieder in Verbindung setzen, Agi. Okay. Dann wollen wir mal sehr, sehr die Daumen drücken, dass unsere schlauen Zuschauer und Hörer irgendwas für dich finden. Ja, das hoffe ich auch. Das wäre ja und traumhaft. Melde dich doch bitte dann nochmal und dann hören wir mal, wie es dir geht. Okay, gerne. Alles Gute. Danke, Domian. Dir auch. Gerne, tschüss. Tschüss. Milben. Jetzt kommt eine Frau, die hat den schönen Namen Antoinetta, stimmt das? Antoinetta. Hallo, Antoinetta. Guten Abend. 43 Jahre alt, guten Morgen. Antoinetta. Antoinetta. Ja, das klingt so italienisch, oder? Richtig, ich bin Italienerin, genau. Eine feurige Italienerin. Ja, genau. Um was geht's? Und zwar geht's, würde ich gerne mit dir über meine Mutter reden. Mhm. Und zwar ist meine Mutti gehörlos, spricht kein Deutsch, ist demenzkrank und die pflege ich seit 33 Jahren, seitdem ich Kind bin. Ich habe leider keine Geschwister. Aber so lange ist deine Mutter ja noch nicht dement. Nee, das nicht. Die Mutti, die ist dement seit circa einem Jahr. Mhm. Und sie hatte vor 10 Jahren ein Traumata, was damals aus dem Krieg war. Also sie hatte Wahnvorstellungen gehabt. Mhm. Und ich pflege sie also rund um die Uhr jetzt seit September. Also rund um die Uhr. Ich selber bin auch Kölnerin, wohne seit einem Jahr in Potsdam mit meinem Freund. Ja. Und seit 3 Monaten ist die Mutti hier bei uns. Du bist Kellnerin, hast du gesagt? Nein, Kölnerin. Ach, Kölnerin. Kölnerin, ach, Kölner. Genau, gebürtige Kölnerin. Ja. Und seit 3 Monaten ist die Mutti hier bei uns. Und die Sache ist, das hatte ich auch eben deinen Mitarbeitern erzählt, ich müsste die Mutti jetzt in einem Heim einen Heimplatz suchen, habe in ganz viele Heime angerufen im Raume Köln. Mhm. Die wollen die aufgrund ihrer sprachlichen Probleme nicht aufnehmen. Und ich habe jetzt also ganz, ganz starke Gewissenskonflikte und ich kann die auf jeden Fall in kein Heim tun. Verstehe. Also nochmal gefragt, die Mutter ist gehörlos von Geburt an. Nein, und zwar wollte sie nicht mehr hören. Die Mutti, die ist war immer alleine, immer sehr isoliert. Sie hat in einer Fabrik damals in Köln gearbeitet, wo auch nur Italiener waren. Mhm. Keine Freundin, keine sozialen Kontakte, kein Spaß, nichts. Sie war immer nur zu Hause in ihrem Zimmerchen. Mhm. Und wir haben praktisch die Rollen getauscht. Also ich bin praktisch die zur Mutter geworden, sage ich jetzt mal. Und Mutti ist immer in so einem, ja, wie so ein Kind. Also wie gesagt, Mütter normalerweise machen, beim Hausaufgaben helfen, das konnte meine Mutter nicht. Mit mir spielen, das hat sie nicht gemacht. Und, ja, ich verstehe das nicht. Sie hat dann irgendwann beschlossen, nicht mehr hören zu können? Ja, genau. Sie wollte nicht mehr hören. Wie lange liegt das zurück? Seitdem ich geboren wurde. Ich kenne meine Mutter nur so, ja. Mhm. Achso, das heißt, du weißt das gar nicht ganz genau, was da passiert ist. Genau, ich weiß es nicht, weil sie erzählt auch nichts. Ich kriege auch nichts raus von meinen Tanten. Also von meinen Tanten. Definitiv hört sie nichts. Genau, sie hört nichts. Das ist so. Das hast du schon getestet. Ja, also sie hat, wenn sie trägt, sie müsste 2 Hörgeräte tragen. Mhm. Sie hat eines der stärksten Geräte, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Aber dann hat sie Tage, dann hört sie ein bisschen. Sie schaut mir auch immer mehr auf den Mund. Also sie liest vom Mund ab. Mhm. Und dann gibt es aber Tage, dann hat sie das Hörgerät an und dann denke ich immer, die Batterie ist leer von diesem Hörgerät, aber dann sie will dann definitiv nicht hören. Das klingt fast so, du hast so eine Andeutung gemacht, Kriegserlebnisse, wie eine schwer traumatisierte Frau. Richtig. Dass irgendwas Grauenhaftes bei ihr passiert ist, dass sie sich so zurückgezogen hat. Sie spricht auch nicht. Nein, ich habe vor 10 Jahren, circa 10 Jahren hat ihre Nachbarin mich angerufen, ich kam gerade von der Arbeit und hat zu mir gesagt, Kind, du musst ganz schnell nach Hause zur Mutti kommen, mit der stimmt was nicht. Mhm. Dann bin ich dann dahin und ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so viel Angst im Gesicht hat. Und zwar, meine Mutter wohnt im 3. Stock, in einem Mietshaus, das Fenster war ganz weit geöffnet und dann habe ich sie gebeten, mir die Türe aufzumachen und sie hat überhaupt nicht reagiert. Ich wollte dann in die Wohnung rein. Ihr Schlüssel steckte von innen, so dass ich nicht raus, nicht reinkam. Mhm. Jetzt musst du dir vorstellen, es war im Sommer, es war am 10. August war das, und die ganzen Nachbarn, die haben schon geguckt, und dieses Ganze, also ich war dann immer Treppe hoch, Treppe runter, das Ganze hat 3,5 Stunden gedauert, dann hat sie mir endlich die Türe aufgemacht. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, die waren hier, die wollten mich umbringen. Das hat sie da schon gesagt? Das hat sie da gesagt. Mhm. Und wie gesagt, schon als kleines Mädchen habe ich sie immer so beobachtet, dass sie halt immer so Selbstgespräche führt. Das heißt, sie hat Wahnvorstellungen und hat gedacht, da sind Leute, die sie umbringen wollen. Also eine schwere seelische Erkrankung liegt. Ganz schlimm. Ist sie denn dann damals in psychiatrische Behandlung mal gekommen? Ich habe sie dann ins Krankenhaus gebracht. Ich bin mit ihr nach Meerheim gefahren. Mhm. Und der Stadtteil von Köln, große Klinikanlage. Richtig, genau. Die Ärzte waren alle ganz toll und an dem Abend hatten wir sogar so viel Glück, der Arzt sprach perfekt Italienisch. Mhm. Und da sagte der Arzt dann zu meiner Mutti, ob sie dann da schlafen möchte. Und meine Mutter ist normalerweise ein Mensch, die vertraut nur mir. Sie ist sehr misstrauisch und sie hat wirklich gesagt, ja, sie möchte da bleiben. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, wie krank meine Mutter ist. Das liegt aber jetzt viele Jahre schon zurück. Genau. Mhm. Jetzt ist wie alt ist deine Mutter heute? Die ist 82 im Mai geworden. 82. Ja. Und jetzt zudem auch noch schwer dement erkrankt. Genau. Also ein ganz schwerer Pflegefall, kann man sagen. Richtig. Und du stehst vor dem großen Problem, jetzt soll ich sie oder darf ich sie in ein Heim, ein Pflegeheim geben, wenn sich überhaupt ein Pflegeheim findet. Ja, es hat sich hier eins gefunden, hier in Berlin. Also habe ich gefunden. Und jetzt ist das Problem meine Gewissensbisse. Ich bringe es nicht übers Herz. Und eben die Regie, der liebe Christian, nochmals danke an den lieben Christian, die Sache ist, ich habe praktisch mein Leben komplett aufgegeben. Also ich bin leider nicht verheiratet, aber ich wollte immer 4 Kinder haben und ich habe nicht mal eins. Und es dreht sich halt bei mir in meinem ganzen Leben alles um meine Mutter. Das heißt, du bist auch nicht berufstätig? Ich bin Rentnerin zurzeit, weil ich immer, dieser ganze Stress ist ganz stark auch auf meine Gesundheit gegangen, sprich Darmbluten. Ich habe 29 Magenspiegelungen hinter mir, aber ich stecke das alles so weg. Also so, das ist aber jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo du sagst, ich kann es nicht mehr. Richtig, genau. Was ist jetzt so der Punkt, weswegen du sagst, ich kann es nicht mehr? Weil meine Beziehung auch darunter leidet. Und dieses ich kann nicht mehr ist dieses ich schlafe nicht, ich esse nicht. Ich merke, dass bei jedem Fitzelchen an Brief, der von meiner Mami jetzt kommt, was ich immer gerne gemacht habe, aber wie gesagt, wollte halt immer gerne. Du hast gerade gesagt, an jedem Zipfelchen genau, Brief? Ich habe sie verstanden. Dann halt so. Also die Mutter wohnt bei dir mit zusammen? Jetzt zur Zeit, seit 3 Monaten, genau. Mhm. Und wie gesagt, sie kann keinen Brief beantworten, weil sie ja kein Deutsch kann. Mhm. Das ist alles so, das ist mir zu viel. Mir ist das zu viel geworden. Wie läuft denn so ist der Alltag denn unproblematisch oder ist es auch schwierig mit deiner Mutter? Ich sag jetzt nochmal, in meinen Augen ist das noch, es geht so, ja. Aber für alle anderen, die sagen immer, mein Gott, was du alles machst, ich wasche sie, sie ist praktisch wie so ein kleines Mädchen, musst du dir vorstellen, wie ein Kleinkind. Gehen kann sie noch. Kann noch gehen, aber sie sitzt ganz abwesend auf dem Stuhl und schaut ins Leere. Verstehe. Kann sie noch Signal geben, um zur Toilette zu gehen? Ja, sie ist inkontinent auch, ja. Ach, sie geht nicht zur Toilette? Nein. Das heißt, du machst sie auch sauber? Richtig, ja. Genau. Also das ist natürlich schon eine sehr große Aufgabe, die du erfüllst. Ja. Und du hast das Gefühl, jetzt am Rande deiner Kräfte angelangt zu sein und hast Angst um dein eigenes Wohlbefinden, auch um deine eigene Gesundheit. Ja, weil meine Mutter, genau, auch das. Und auf der anderen Seite, meine Mutter weiß natürlich dann auch, ist ja klar, was sie tun muss, um mir noch ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich habe ihr dann gesagt, du Mutti, ich brauche für dich einen schönen Platz, da passiert ja nichts. Das ist wie so ein... Versteht sie das denn überhaupt noch? Ja, wenn sie will, versteht sie es. Und dann sagte sie zu mir... Ich meine, sie spricht nicht mehr. Ja, doch. Also sie spricht Italienisch mit mir, aber sehr wenig. Also wie gesagt, wenn wir zum Beispiel am Tisch sitzen, dann sie unterhält sich nicht mit mir. Sag mal, was sie dann sagt, wenn du sagst, ich habe einen schönen Platz für dich? Genau, dann sagt sie, du bringst mich zum Sterben weg. Und das ist natürlich etwas... Das ist natürlich ganz schlimm. Genau. Also das ist natürlich immer, wenn man in einer solchen Situation als Sohn oder Tochter ist, eine grauenhafte Gewissensentscheidung, wie man entscheidet. Ja, genau. Ich glaube ja, Also erstmal glaube ich, dass man so lange wie irgend möglich für seine Eltern da sein sollte. Mhm. Aber das hast du ja nun schon zu Genüge erfüllt. Ja. Ich glaube, der Zeitpunkt, wo man etwas unternehmen muss, ist dann gekommen, wenn man selbst kurz davor steht, großen Schaden zu nehmen. Denn dann ist niemandem mehr gedient. Ja. Wenn du jetzt plötzlich nach einem halben weiteren Jahr oder Jahr auch einen Komplettzusammenbruch hast, dann geht alles den Bach runter. Mhm. Dann wird deine Mama irgendwie fremd eingewiesen irgendwohin und niemand kümmert sich mehr darum. Mhm. Jetzt besteht noch die Chance, dass du dich richtig drum kümmern kannst, dass du auch relativ in der Nähe vielleicht etwas findest, sodass du auch oft sie besuchen kannst. Genau. Aber du besuchst sie dann nur. Du hast dann immerhin noch deine vier Wände und deinen Reich, wo du dich zurückziehen kannst. Ja, so genauso. Ich weiß das auch. Ich weiß auch, dass ich das tun muss. Und genauso, was du jetzt gerade gesagt hast, das bespreche ich auch immer mit meinem Freund und so. Und bei mir ist das dann halt so, dann kommt wieder mein Gewissen und dann denke ich wieder, okay, da spricht kein Mensch Italienisch in diesem Heim. Mhm. Und dann finde ich das so traurig, dass sie sich da nicht unterhalten kann mit irgendjemandem. Würde sie das denn überhaupt tun? Also wenn jemand Italienisch sprechen würde, schon. Ja. Mhm. Aber sie kann jetzt auch... Wie kommt das denn überhaupt, wenn sie so lange in Deutschland lebt, dass sie kein Deutsch kann? Ja, weil sie wollte nicht. Und zwar, ich denke mal, sie wollte immer nach Italien gehen, weil mein Vater hat meine Mutter damals sitzen lassen. Da war ich gerade, ich sag mal, 8 Monate alt. Mhm. So, natürlich ist das dann für eine Italienerin, weil meine Eltern sind auch nicht verheiratet. Schande, Schande und katholisch. Mhm. Und natürlich ist dann auch meine Mutter das schwarze Schaf der Familie. Die ist dann auch verstoßen worden von ihren... Also eine ganz tragische Entwicklung des Lebens. Ganz genau. Ich meine, das macht die ganze Sache natürlich noch schwerer. Da hast du recht. Wenn die arme alte Frau mit niemandem sich unterhalten kann oder dass niemand sie ansprechen kann. Genau. Versteht sie auch kein Deutsch ein bisschen? Ganz wenig. Also wenn du jetzt sagen würdest, Mensch, Candida, also meine Mutter heißt Candida, Italien, schön, Bella und so, und dann lacht die und dann ist das okay. Du sprichst von Berlin. Berlin ist eine riesengroße Stadt. Kann man da nicht auch gezielt unter dem Aspekt suchen, dass da... Habe gesucht, lieber Jürgen. Gibt's nicht. Ein Jahr. Und ein Heim würde sie aufnehmen. Ein einziges. Mhm. Und da ist nur gerade nicht zufällig jemand, der Italienisch spricht. Nein, leider nein. Sehr schwierig. Ja, ganz verzwickt. Sehr, sehr schwierig. Und das Traurige ist, ich kenne niemanden, ich habe im Internet recherchiert und. Ich kenne niemanden, der sich mit mir darüber austauschen kann. Wäre das denn eine Möglichkeit, wenn du sie nicht in ein Heim geben würdest, sondern wenn du dir eine Hilfskraft holen würdest, die dir tagsüber ein bisschen zur Seite, zur Hand geht? Ja, und zwar im September letzten Jahres. Die Mutti hatte eine gesetzliche Betreuerin und einen Pflegedienst, der zweimal täglich kam. Und ich wollte meine Mutter überraschend besuchen und wollte nur 4 Tage bleiben. Da habe ich die Mutti vorgefunden mit einem Innenmeniskusriss und das Knie war gebrochen und keiner ist mit ihr zum Arzt gegangen. Mhm. Und aus den 4 Tagen ist ein halbes Jahr geworden. Da hatte ich wieder die Laufereien. Also die anderen haben kassiert und ich hatte die Lauferei. Verstehe. Meine Idee war eigentlich auch gewesen, dass zusätzlich zu deiner Pflege dann noch jemand anders kommt, dass du eben auch dann immer da wärst. Das zahlen die, also einen Pflegedienst könnte ich halt kommen lassen. Nur wie gesagt, ich habe dann keine Ruhe und sie müsste dann wirklich dann hier, ich sag jetzt mal nebenan wohnen, so Tür an Tür. Praktisch so also wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre das ein Haus mit 2 Wohnungen, wo Mama nebenan ist und ich meine, das wäre nur mein Wunsch und dass alle Menschen gesund sind. Aber das geht klar, das ist nicht zu realisieren. Genau. Also das kann man nicht so leichtfertig schnell sagen. Ja. So meine Tendenz geht schon dahin, dass ich zu dir sage, dass man das schon mit dem Gewissen vereinbaren kann, wenn du sie in dieses Heim gibst, das du gefunden hast. Ja. Aber dann, es ist in Berlin und du wohnst in Potsdam, sagst du. Ja, genau. Gut, das ist ja nur gleich in der Ecke. Ja, genau. Aber dann so, dass du sie wirklich viel, viel, viel besuchst und dass du weiterhin die Hauptbezugspersonen für sie bleibst. Mhm. Es ist natürlich auf jeden Fall immer eine traurige Entscheidung. Ja. Aber wie gesagt, irgendwann geht's nicht mehr. Ja, stimmt. Geht's nicht mehr. Wahrscheinlich hast du deine Pflicht schon... Ja, mehr also, du hast schon sehr viel gemacht, glaube ich. Ich habe es auch immer gern gemacht und mit voller Liebe. Und wie gesagt, wenn man da reingeboren wird, dann macht man das halt. So, aber wie gesagt, deine Meinung war mir sehr wichtig, Jürgen. Ja. Und, dann wünsche ich für dich und deine Mama das Beste und dass du eine gute Entscheidung triffst. Ja, und vielen, vielen Dank, Jürgen. Du bist eine Bereicherung für alle Hörer, für mich. Also, Dankeschön. bleib so, wie du bist. Und ich finde, jeder sollte einen Freund haben, der so ist wie du, so loyal, tolerant und so ehrlich. Sehr nett. Und vielen, vielen Dank an dein wunderbares Team. Das reiche ich gerne weiter. Alles Gute. Danke, ne? Tschüss. Danke, Jürgen. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Malte Imels. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr für den Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.